So wanderten seine Gedanken hin und her, Dorf oder Stadt, Dame oder Tiger, als sein Wagen einen der langgestreckten Hügel auf der Route 111 anging. Ihm fiel ein grellgelbes, handbemaltes Schild ins Auge, darauf stand 2 Meilen zum Antwortmann. Phil grinste, dann lachte er laut auf. »Es wäre schön, wenn es solch einen Typen wirklich gäbe«, dachte er, »ich könnte tatsächlich ein paar Antworten gut gebrauchen.« Er fuhr weiter und kam schon bald an einem weiteren Schild vorbei, diesmal war es stahlblau, »Antwortmann, 1 Meile«. Phil erreichte den Gipfel einer weiteren langen Steigung, und da, am Fußpunkt des Gefälles, sah er am Straßenrand etwas Hellrotes aufblitzen. Als er näher kam, erkannte er, dass es ein großer Strandschirm mit Schabracke war. Darunter stand ein Tisch, hinter diesem Tisch saß im Schatten ein Mann. Phil erinnerte das Bild an die Limonadenstände, an denen man im Sommer oft vorbeikam, aber das waren erwartungsvolle kleine Kinder, die meistens vergessen hatten, ihrem kruden Gebräu Zucker beizumischen, und jetzt war es nicht Sommer, sondern mitten im Herbst. Noch neugieriger als zuvor hielt Phil an und stieg aus seiner Klapperkiste. »Hallo!« »Hallo auch Ihnen«, gab der Antwortmann gelassen zurück. Er sah aus wie um die 50, das schüttere Haar war grau meliert, das Gesicht war faltig, aber die Augen blickten Phil ohne die Hilfe einer Brille hell und aufmerksam an. Er trug ein weißes Hemd, eine schlichte graue Hose und schwarze Schuhe. Seine langfingerigen Hände lagen ordentlich gefaltet auf der Tischfläche. Auf dem Boden neben ihm stand eine kleine Tasche, die einer Arzttasche glich. Er wirkte wie ein intelligenter Kerl, und Phil spürte keinerlei Verschrobenheit oder Exzentrik von ihm ausgehen. Tatsächlich erinnerte er Phil an das Dutzend mittlerer Angestellter mittleren Alters in der Kanzlei, zuverlässige, respektable Männer, denen es an jenem letzten Quäntchen Talent fehlte, das sie auf Teilhaberniveau aufsteigen ließe. Es war eben jenes Gefühl gemütlicher Arbeitsalltagsnormalität, die die Erscheinung des Mannes an diesem unspezifischen Ort mitten im Nirgendwo unter einem hellroten Sonnenschirm so seltsam machte. Auf der anderen Seite des Tisches befand sich ein hölzerner Campingklappstuhl, vermutlich der Platz für die Kundschaft. 3 kleine Tafeln waren so in einer Reihe aufgestellt, dass sie die potenziellen Kunden des Antwortmanns anblickten. Der Antwortmann stand auf der Tafel in der Mitte. 5 Minuten, $25 stand auf der Tafel links, die ersten 2 Antworten gratis stand auf der Tafel rechts. »Was genau soll das hier sein?« fragte Phil. Der Antwortmann fixierte ihn mit ironischem, aber nicht unfreundlichem Blick. »Sie sehen mir nach einem schlauen jungen Mann aus«, sagte er, »ein junger Mann, der das College besucht hat, dem Wimpel nach zu urteilen, den ich an ihrer Autoantenne sehe. Nichts Geringeres als Harvard. 10.000 Harvard-Männer stoßen heute den Siegesschrei aus.« »Stimmt«, sagte Phil lächelnd, »denn Sie wissen, dass über dem alten Eli das ehrwürdige Harvard herrscht.« Der Antwortmann lächelte zurück. »Junge Burschen wie Sie. Und Mädchen, ja, auch die Mädchen, sind so sehr daran gewöhnt, Fragen zu stellen, dass sie nicht mal mehr darüber nachdenken, was sie fragen. Und da die Geschäfte heute Morgen ziemlich schleppend gelaufen sind, werde ich Ihnen den Gefallen erweisen, diese Frage nicht zu beantworten, wodurch Sie immer noch 2 gratis haben, falls Sie sie wollen.« Phil dachte, dass die Worte des Mannes absolut vernünftig klangen, auch wenn er eventuell ein paar Schrauben locker hatte. Er hatte eine Frage gestellt, deren Antwort offensichtlich war. Für 25 Mäuse würde dieser Mann 5 Minuten lang Fragen beantworten. Das lief hier ab. Das war's auch schon. »Tja, also, meinen Sie nicht, dass $25 für einen Gegenwert von 5 Minuten Antworten ganz schön happig sind? Kein Wunder, dass Ihr Geschäft schwer in die Gänge kommt.« »Na, was heißt schon happig? Nein, beantworten Sie das nicht. Sie sind nicht der Antwortmann, sondern ich. Meine Preise variieren, abhängig von Standort und potenziellen Kunden. Ich habe schon $100 für 5 Minuten berechnet, und bei einer legendären Gelegenheit waren es sogar 1.000. Satte 1.001-Dollar-Scheinchen. Jawohl. Ich habe den Preis aber auch schon mal auf die geringe Höhe von 10 Cent reduziert. Man könnte sagen, ich fordere, was der Kunde verkraften kann. Antworten sind nicht immer schmerzhaft, junger Mann, aber korrekte Antworten sollten niemals zu billig zu haben sein.